hier sein. Ich will ja nur cool sein, aber ich will ja keinen Alkohol trinken, weil ich Angst davor habe, weil ich das nicht darf. Ich bin Fred Edge und ich bin ja nur so cooler als ihr alle zusammen, als wie ihr. Und ich spiele auch keine Gewaltspiele, weil das darf ich nicht und das glaube ich immer nur Amok. Und ich bin ja sowieso total durchgeknallt, ihr hört ja, wie ich hier rumgrunze. Und ich bin Fred Edge und ich trinke nur Malzbier und ich wiederhole mich, weil ich so blöd bin. Und wenn ich immer nur Malzbier trinke und das bringt mir die Kalorien, ich laber hier nur Stunden. Und ich laber, weil ich das Fred Edge bin und weil ich immer nur so Sachen wie Balbier nehme, weil ich mir echt Drogen nicht anschaue. Ja, das war's. Und einfach nur, wie gesagt, Straight Edge. Straight Edge, wie cool.